Heute über das Schwert des Geistes. And we're back in Ephesians chapter 6. Wir sind wieder bei Epheser 6. We have our armor on. Wir haben die Waffenrüstung an. Just a 1 minute review. Eine Minute Wiederholung nur. We have a breastplate of righteousness. Wir haben den Brustpanzer der Gerechtigkeit. That is attached to a girdle of truth. Der an den Gürtel der Wahrheit verbunden ist. That girdle of truth. Dieser Gürtel der Wahrheit is my first and primary piece of armor. Ist das elementäre, das wichtigste Stück der Ausrüstung. And that's God's word, und das ist Gottes Wort. His written word, das geschriebene Wort. Hidden in my heart. In meinem Herzen versteckt. Psalm 119:11. Psalm 119:11. It's God's word inside of me. Es ist Gottes Wort in mir drinnen. A part of me. Teil von mir. Then I have my breastplate. Dann habe ich den Brustpanzer. This is God's righteousness. Das ist Gottes Gerechtigkeit. Imputed to my account. Meinem Konto zugeschrieben. In heaven. Angerechnet im so Himmel. So I have his righteousness. So dass ich seine Gerechtigkeit and habe. And because I live by his righteousness. Und da ich durch seine Gerechtigkeit it lebe. It reflects in my life. Zeigt sich das in meinem Leben. As imparted righteousness. Als diese hineingelegte Gerechtigkeit. Or reflected. Reflektierte. So the righteousness I live by actually is not mine. Die Gerechtigkeit, nach der ich lebe, gehört eigentlich nicht mir. It's a reflection of what I'm looking at. Sondern sie reflektiert nur das, was ich anschaue. The third piece of armor is are the shoes. Der dritte Teil der Ausrüstung sind die Schuhe. And if we don't wear these shoes, we will be pushed off the foundation of the gospel. Wenn wir diese Schuhe nicht tragen, werden wir vom Fundament des Evangeliums wegbewegt. By the enemy. Durch den Feind. They will just push us and we will slide off the foundation. Sie werden uns wegdrücken und wir werden zurückrutschen. Into some form of works in irgendeine Art von Werken will add something to the gospel of peace. Wir werden dem Evangelium des Friedens irgendwas hinzufügen wollen. We have been justified by faith. Im Glauben wurden wir hier gerechtfertigt. When we believed in Jesus, wenn wir, als wir an Jesus glaubten, in heaven God took the big stempel and went Dikaiao. Hat Gott den großen Stempel im Himmel genommen und sagte Dikaiao. The Greek word. Und das ist das griechische Wort für justified. Gerechtfertigt. And we cannot be moved off this. Und wir können von dort nicht wegbewegt into werden. Some kind of faith, gospel plus works. In irgendein Glaubensevangelium mit Werken. Yes, I believe that heaven is a gift. Ja, ich glaube, der Himmel ist ein Geschenk. But just to be sure, I want to be good. Aber um sicher zu gehen, möchte ich auch noch gut sein. No, because nein. You're sure. Nein, weil du sicher bist. Because you're sure, you're better. Weil du sicher darin bist, bist du besser. Because you're sure, you can walk in God's will. Weil du die Sicherheit darin hast, kannst du in Gottes Willen auch gehen. Because you're sure, you reflect his goodness. Weil du sicher bist, kannst du seine Güte reflektieren. And this is the armor we never take off. Und diese Ausrüstung, die legen wirklich nie ab. We sleep with this armor. Ja, wir schlafen sogar damit. It's just part of our life now. Es ist Teil unseres Lebens. But in addition to this, we put on three things. Zusätzlich nehmen wir noch drei Dinge auf. We take up the shield of faith, das Glaubensschild, which is that long shield you just saw on the beamer. Das ist, was ihr eben genau gesehen habt auf der Leinwand, dieses große Schild. This shield of faith, dieses Glaubensschild, protects me in the conflicts of life. Beschützt mich in den Konflikten des Lebens. Protects me from the flaming arrows of iniquity. Von den brennenden Feuern der Boshaftigkeit. God can't be trusted. Gott kann man nicht vertrauen. The devil tips the arrow in the fire. Der Teufel gibt diesen Pfeilspitze in brennendes Öl. And he says to the other demons, watch this. Und sagt den Dämonen, schaut zu. You see that Bible college student? Seht ihr diesen Bibelstudenten? Thinks he's a soul winner. Der glaubt, er ist ein Seelengewinner. Watch this. Pass auf, was jetzt passiert. Total disorientation. Völlige Verwirrung. Fire under the armor. Feuer unter der Ausrüstung. The soldier shedding his armor off. Der Soldat wirft seine Ausrüstung weg. And he abandons his faith. Und wirft seinen Glauben weg. This is the whole purpose of the flaming arrows. Dazu sind diese Feuerpfeile da. God can't be trusted. Gott ist nicht vertrauenswürdig. The plan is not perfect. Der Plan ist nicht perfekt. All right, we're still not to today's message, and then wir sind noch immer nicht in der heutigen Botschaft. We have the helmet. Dann haben wir einen Helm. We go into battle. Wir ziehen in die Schlacht. The helmet of salvation. Mit dem Helm der Rettung. We don't go into battle to lose. Wir gehen nicht in die Schlacht, um zu verlieren. We go into battle to win. Sondern um zu gewinnen. And this is the helmet of victory. Das ist der Helm des Sieges. It's the helmet that God will give us victory, 2 Corinthians 2:14, in every situation of life. Gott wird uns einen Sieg erteilen in jeder Situation des Lebens, 2. Korinther 2:14. And I want you to look at this third one now, the sword of the Spirit. Das Schwert des Geistes, schauen wir uns das jetzt als drittes an. Which is the word of God. Und das ist das Wort Gottes. Now, we've already seen that the word of God is my girdle. Wir haben schon erwähnt, dass das Wort Gottes mein Gürtel ist. My belt. Meine Lende. It's mein, God's word. Es ist Gottes Wort. Hidden in my heart. Im Herzen versteckt. It's an academic study of his word. Eine akademische Studie seines Wortes. I know what the truth is. Ich weiß, was die Wahrheit ist. You cannot convince me that Jesus was the brother of Satan. Du kannst mir nicht einreden, dass Jesus der Bruder von Satan war. I don't care what the Mormons say, you cannot convince me. Ganz egal, was die Mormonen sagen, ich kann nicht überzeugt werden. I have my own Bible. Ich habe meine eigene Bibel. You cannot convince me. Du kannst mir das nicht ausreden. You cannot convince me. Du kannst mich nicht überzeugen. That after we die, there's nothing. Dass nach dem Tod nichts sein wird. I have my own Bible. Ich habe ja meine eigene Bibel. You cannot convince me that there's reincarnation. Du kannst mich auch über die Wiedergeburt nicht überzeugen. My Bible tells me you live once and die and then you stand before God. Meine Bibel sagt mir, du lebst einmal, dann stirbst du und dann bist du vor Gott. I've got my girdle tight. Ich habe meinen Gürtel festgeschnallt. And I'm being delivered from the lies of the world. Und werde freigesetzt von den Lügen der Welt. You can't convince me. Du kannst mich nicht überzeugen. That if I eat this or this or this, I'm living in sin. Dass wenn ich jetzt das oder das oder das esse, dass ich in Sünde lebe. Wait a minute, I gotta think about this now. Warte mal, jetzt muss ich nachdenken. I mean, if you go to McDonald's too often, that can be sin. Wenn du zu oft zu McDonald's gehst, das kann Sünde sein. But I'm saying, like, if someone says, if you eat pork, wenn then you're sagt, not spiritual. Wenn du Schweinefleisch isst, bist du nicht geistig. You can't tell me that anymore. I know the truth. Ich kenne die Wahrheit. Peter ate pig. Petrus hat Schweinefleisch. And he didn't want to, and God said, "Look, Peter." Und wollte das gar nicht, doch Gott überredete. Kill the pig and eat it. Schlachte das Schwein und esse es. I don't want to. Ich will nicht. I've never eaten anything unclean. Ich habe noch nie was Unsauberes gegessen. Well, I've just cleaned it, so eat it. So, ich habe es jetzt sauber gemacht, also aus ist es. Hey, this stuff ain't bad. Na, es schmeckt gar nicht schlecht. Put it with a couple of eggs. Mit ein paar Eiern zusammen. You have some bacon and eggs. Ja, dann haben wir eben Speck. Now, the sword. Das Schwert. The sword of God's word. Das Schwert von Gottes Wort. But the word in the Greek word for word here is rhema. Doch hier ist das griechische Wort für Wort rhema. The spoken word. Das gesprochene Wort. The written word is graphē. Weil das geschriebene ist die Graphē. This is what is talked about in verse 14. Das wurde schon in Vers 14 erwähnt. Though the word graphē is not mentioned. Obwohl das Wort graphē dann nicht erwähnt ist. Graphē is the Greek word for scripture. Sondern graphē ist ja das griechische Wort für Schrift. The Latin word is scriptura. Und lateinisch heißt es scriptura. Right? So now we've got the spoken word. Jetzt haben wir das gesprochene Wort. And this is two aspects. Das sind zwei Aspekte. It's the word spoken to me by God. Zu mir gesprochen durch Gott. From the source of his written word. Aus der Quelle des geschriebenen Wortes. Now I'm hoping tonight that God is speaking Remas to people. Ich hoffe heute Abend, dass Leute Remas zu Leuten spricht. We've got our girdles tight. Wir haben den Gürtel festgeschnallt. But you need a Rema from God. Doch brauchen wir ein Rema von Gott zusätzlich. When God says, this is you. Wenn Gott sagt, das betrifft dich. I'm speaking to you. Jetzt spreche ich zu dir. You are the one who doesn't have a girdle tight. Du bist der die Lenden nicht festgebunden this hat. This is not coming from a man. Das kommt nicht von einem Menschen. The person doesn't know you. Die Person kennt dich ja gar doesn't nicht. Know the situation. Weiß über die Situation nicht Bescheid. How did the preacher know that? Wieso hat der Prediger das gewusst? He didn't. Er wusste and es he nicht. Still doesn't. Und weiß es noch immer but nicht. God does. Aber Gott weiß and es. God speaks Remus. Und Gott spricht Remus. And he speaks to us supernaturally. Und er spricht zu uns übernatürlich. And we're looking around thinking, und wir schauen herum und denken uns, did my husband call? Hat mein Mann einen Anruf gemacht, einen heimlichen? Did my wife call the preacher? Hat meine Frau den Prediger angerufen? No. Nein. No. Why? Warum? Because somebody knows something they shouldn't know. Jemand weiß Bescheid über etwas, was er nicht wissen sollte. Like what? Zum Beispiel? Somebody knows the deepest parts of my heart. Jemand weiß über die tiefsten Teile meines and Herzens. And it doesn't Bescheid. Feel good. Und ich fühle mich nicht gut dabei. What does it feel like? Na, wie fühlt sich das an? Like a knife or something. Ja, wie ein Messer. You mean like a sword? Vielleicht wie ein Schwert? Yeah. Ja. Like a two-edged sword? Zweischneidig? How did you know? Wieso weißt du das schon wieder? We know. We know. Wir wissen das. Because God speaks. Weil Gott spricht. And you know what? Und wisst ihr was? Then we speak. Dann sprechen wir. God speaks through us. Gott spricht durch uns. God speaks to us and then God speaks through us. Er spricht zu uns und dann spricht er durch uns. Now, when Jesus was facing Satan in the wilderness, als Jesus dem Widersacher gegenüberstand in der Wüste, he was tempting Jesus, dann versuchte dieser Jesus, and the Lord said to Satan, und der Herr sagte dem Satan, man shall not live by bread alone. Der Mensch soll nicht nur vom Brot leben, but by every rema that comes from God. Sondern aus jedem Rema, das vom Mund Gottes kommt. God wants to speak to us continually. Gott möchte ständig zu uns sprechen. And in Luke 5:5, und in Lukas 5:5, when the Lord came to Peter, als der Herr zu Petrus kam, and Peter was in the boat, und Petrus im Boot and they fished all night but caught nothing, und haben die ganze Nacht gefischt und doch umsonst, and the Lord said, und der Herr sagte, let's go out for a catch, gehen wir noch mal hinaus für einen Fang. And Peter said, but Lord, we fished all night and caught nothing. Und Petrus sagt, doch haben wir doch die ganze Nacht gefischt und sind leer ausgegangen. But in Luke 5:5, doch in Lukas 5:5, Peter said, da sagte der Petrus, nevertheless, nichtsdestoweniger, at thy rema, auf dein Rema hinauf, at thy spoken word, auf dein gesprochenes Wort hinauf, we will go. Gehen wir. And this verse has meant so much to me in my life. Dieser Vers war so wichtig, der hat mir so viel bedeutet in meinem Leben. Nevertheless, Lord, at thy word. Nichtsdestoweniger auf dein Wort. It was the Lord who spoke to my heart to come to Austria. War der Herr, der in mein Herz gesprochen hat, nach Österreich zu kommen. It doesn't say in the Bible. In der Bibel finde ich das nicht. Rob Prokop, go to Austria in the year 1984. Geh im Jahr 1984 nach Österreich. Say that. Ich habe das dann nicht gefunden. Doesn't say anywhere Rob Prokop in the year 1981 marry Mary Kim. Es steht auch nicht, dass Rob Prokop im Jahr 1981 die Mary Kim geheiratet hat. Doesn't say that. Steht da nicht drinnen. But God speaks to us. Aber Gott spricht zu uns. He speaks to us hundreds and thousands of times. Er spricht hunderte und tausende Mal. But how do we know it's God? Aber wie können wir es erkennen, dass es von Gott ist? Maybe it's just too much pepperoni on the pizza. Vielleicht war nur zu viel Pfefferoni auf der Pizza. God told me. Gott hat mir gesagt. What? Was? He told me. Er sagte mir. That you should give me your car. Dass du mir dein Auto geben sollst. Oh really? Aha. Yeah, God told me you should lend me your car. Gott hat mir gesagt, du sollst mir das Auto borgen. God told me that you should marry me. Gott hat mir gesagt, du sollst mich heiraten. Really? Wirklich? Well, how come he didn't tell me? Warum hat er mir nichts gesagt? That I should marry you. Dass ich dich heiraten soll. He doesn't need to, he told me. Das braucht er doch nicht, er hat es ja mir gesagt. And I'm telling you. Und jetzt sage ich es dir weiter. How do we know we're not being deceived? Wie wissen wir, dass wir nicht getäuscht sind? I want to say that the sword, ich möchte sagen, dass das Schwert, is never separated from the shield. Ist ja nie getrennt von dem Schild. There's a lot of people, they have their armor on, viele that they sleep with, haben die Rüstung an, And then they take a sword and they live their Christian life, no shield but a sword. Und dann haben sie nur das Schwert und verzichten auf den Schild. No shield, no helmet but a sword. Kein Schild, keinen Helm, aber das Schwert. And that becomes very dangerous. Und das wird gefährlich. Because if you detach the sword from the shield, wenn du das Schwert vom Schild trennst, we'll see what it turns into. Dann schauen wir, was dann passiert. It turns into a ministry of death. Dann wird es ein Dienst oder eine Vermittlung des Todes. Because the tongue is a very dangerous thing in James chapter 3. Weil das Mundwerk ist etwas sehr Gefährliches gemäß Jakobus Kapitel 3. It can do an unbelievable amount of damage. Es kann unvorstellbaren Schaden anrichten. You speak words and you can't get them back. Worte, die gesprochen sind, kann man nicht mehr einfangen. I know a person. Ich kenne eine Person. A lady, she's in her 60s. Eine Dame, sie ist in ihren 60ern. And she has not seen her grandchildren. Sie hat ever. Ihre Enkelkinder nie gesehen. Her grandchildren are teenagers now. Die sind mittlerweile Teenager. And I had spoken to this lady many times. Ich habe mit dieser Dame oft gesprochen. She doesn't live in Austria. Die lebt nicht in Österreich. And I've prayed with her. Hab mit ihr gebetet. Tried to speak with her children. Versuchte mit ihren Kindern to reconcile. Zu sprechen. Um zu versöhnen. But there's no reconciliation. Doch Versöhnung ist unmöglich. The child will not let the mother see the grandchildren. Das Kind wird die Mutter nie die Enkelkinder sehen lassen. His wife will not let the mother see the grandchildren. Seine Frau wird auch die Mutter nicht die I couldn't figure out Enkelkinder why. Sehen lassen. Ich konnte ja nicht verstehen, warum. For years I did not know why. Jahrelang wusste ich nicht, warum. And last year I found out. Letztes Jahr habe ich die Antwort bekommen. Someone said, "Do you want to know why?" Jemand fragte. A relative said this. Ein Verwandter, möchtest du wissen, warum? I said, "I would like to know why." Ja, ich würde schon wissen wollen. What is going on? Was geht hier vor? And the person said, "Well, this is what happened." Und die Person sagt, das passiert. The son brought his girlfriend home. Brachte seine Freundin heim. Very much in love with her. Und war sehr verliebt in sie. And the mother called the son into the kitchen. Die Mutter rufte den Sohn in die Küche. And said to the son. Und sagte dem Sohn. Don't bring your whores in my apartment. Bring deine Huren nicht in meine Wohnung. And the girl heard it. Und das Mädchen hörte das. That is the problem. Das ist passiert. One sentence. Ein Satz. Don't bring your whores in my house. Bring deine Huren nicht in mein Haus. Has a lifelong effect. Hat eine lebenslange Auswirkung. This woman has never seen her grandchildren. Diese Frau hat ihre Enkelkinder deswegen nie gesehen. Will probably never see her great-grandchildren. Und auch die Urenkel wird sie nicht sehen. One statement. Eine Bemerkung. A sword in hand. Ein Schwert in der Hand. Through the tongue. Durch das Mundwerk. Now this sword, we'll talk about the nature of the sword. Wir sprechen jetzt über die Eigenschaften des Schwertes. Hebrews 4:12 is a two-edged sword. Hebräer 4:12 ist ein zweischneidiges Schwert. It's the Roman sword. Das römische Schwert. It cannot be separated from the shield. Kann vom Schild nicht getrennt werden. If it's separated from the shield, this little Roman sword does nothing. Wird es aber getrennt, ist dieses römische Schwert hilflos. It can be laughed at. Nutzlos, man kann es auslachen. Because the strength of the Roman army were the shields locked together. Weil die Stärke der römischen Armee waren die Schilde, die lückenlos aufgereiht waren. Like the body of Christ. So wie der Leib Christi. We are locked together. Wir sind zusammengesperrt. Shield next to shield. Schild neben Schild. Standing in grace. Und stehen auf in der Gnade. Standing in the gift of God. Stehen in Gottes Geschenk. And what armies would try to do, was die Armeen versuchen würden zu is tun, they would try to pull the Romans into the forests. Würden sie probieren, die Römer da in diese Wälder hineinzuzerren. They would try to drop trees to break the line. Die würden probieren, Bäume zu fällen, um da irgendwie diese zu brechen, diese Ketten. Yes, because once the line was broken. Denn wenn die Leine diese Linie mal auseinander war. The swords were useless. dann waren die Schwerter nicht mehr effektiv. The swords were only useful from behind that shield. Diese Schwerter waren nur wirklich, haben ihren Nutzen nur dann gehabt, wenn man sie von hinter den Schwertern verwendet hat, hinter den Schilden. Connected to a chain of another 50 or 100 shields. Eingereiht in einer Kette von 50 oder anderen 100 Schildern. It's the same with us. So ist es bei uns. We're the body of Christ. Wir sind der Leib Christi. It's shield next to shield. Es ist ein Schild neben dem anderen. And that shield speaks of faith in God's plan for my life. Und dieses Schild repräsentiert der Glaube in Gottes Plan für mein Leben. Römer 8:28. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten hin. For those who love God. Für die, die Gott lieben. And I keep the shield up. Und ich halte das Schild hoch. And the arrows are coming. Die Pfeile kommen. How do you like that? Wie gefällt euch das? That's good, huh? It's good. All extinguished. Alles ausgelöscht. Alle werden ausgelöscht. Jeder Einzelne. I used to do this as a kid all the time. Ich habe das als Kind immer gemacht. They're all out. Alle ausgelöscht. The body of Christ stays together. Der Leib Christi bleibt zusammen. We're not thinking evil of one another. Wir denken nicht böse übereinander. We are thinking all things work to the good. Sondern wir denken, alle Dinge gereichen uns zum Guten. Your difference will work to the good. Du bist unterschiedlich von mir und das wirkt zum Guten. This problem will work to the good. Dieses Problem wird sich zum Guten wenden. For me at least, because I love God. Für mich sicher, denn ich liebe Gott. And I love his plan. Und ich liebe seinen Plan. And I pray it works to your good. Und ich bete auch, dass es zu deinem Guten sich wendet. If you just pick up your shield. Wenn du bloß dein Schild hochnimmst. And hook it next to mine. Und es neben meines einhängst. And then we'll move on a 22 degree angle. Und dann erhalten wir es 22 gradig. Toward the enemy. Gegen den Feind hin, who has moved on to our territory, der schon eingedrungen ist in unser Territorium, and we'll just push him back. Und wir tun ihn zurückdrängen. Joshua 1. Every foot, every piece of ground your foot steps on, auf jeden überall wo euer Fuß hintritt, it's yours. Das gehört euch. And we're moving forward. Und wir gehen vorwärts. And we're starting Bible studies. Und wir fangen mit Bibelrunden an. And people are going forward in faith. Und Leute gehen im Glauben vorwärts. And people are praying, God, what's your will for my life? Und Leute beten und fragen, Herr, was ist dein Wille für mein Leben? I want to be not a spectator. Ich will nicht nur ein Zuschauer sein. I want to be a soldier in the army. Sondern ein Soldat in der Armee. I want to see this church as a unit. Ich will diese Gemeinde als Einheit sehen. I want to be a living part. Ich will ein lebendiger Teil sein. When I stand before you, I want to have played my part. Wenn ich vor dir stehe, möchte ich die Gewissheit gehabt haben, meine Rolle gespielt well, zu haben. Well, then pick up your shield of faith. Dann nimm das Glaubensschild auf. And get in the line. Und reihe dich ein. Because the arrows are gonna come. Weil die Pfeile kommen gewiss. And they hit the shield. Und die schlagen auf dieses Schild. And because auf, the shields are dipped in water. Aber weil die Schilde getränkt sind and that Wasser, leather shield is waterlogged. Und dieses Lederschild ist mit Wasser getränkt. Fiery darts are extinguished. Werden diese brennenden Pfeile gelöscht. And then we move forward with the sword. Und dann gehen wir mit dem Schwert weiter. And as the demons are against the shield. Und die Dämonen, die werden die gegen dem Schild stellen. Und die Anklagen und Lügen kommen gegen das Schild. Dann stoßen wir die Schwerter zwischen die Schilde durch. And we are an unconquerable army. Und sind eine unüberwindbare Armee. Now the sword has two sides. Das Schwert hat zwei Seiten. We could pick many things in application. In Anwendung könnten wir vieles auswählen. We could say it's joy and peace. Wir könnten sagen Freude, Frieden. We could say it's grace and truth. Gnade, Wahrheit. We could say it's hope and faith. Hoffnung, Glaube. Faith and patience. Glaube, Geduld. Hebrews 6:12. Hebräer 6:12. We could say it's spirit and truth. Es ist Geist Wahrheit. But I think the most foundational Doch das meist explanation of the two sides of the sword die fundamentalste Erklärung für diese zwei Seiten is John 1:17. Johannes 1:17. The law came by Moses. Das Gesetz kam durch Mose. But grace and truth came through Jesus Christ. Durch Gnade und Wahrheit durch Jesus Christus. And there's my sword. Und da ist mein Schwert. And that sword is an extension of this shield. Das Schwert ist eigentlich die Erweiterung des Schildes. I am trusting God's plan for my life. Ich vertraue Gottes Plan für mein Leben. He's going to test me. Er wird mich prüfen. He's going to test the deepest motives of my heart. Er wird die tiefsten Herzensmotive von mir prüfen. Hebrews 4:12. Hebräer 4:12. The word of God is quick and powerful. Das Wort Gottes ist schnell und sehr kräftig. Sharper than any two-edged sword. Schärfer als irgendein zweischneidiges Schwert. Ever got a new knife? Habt ihr je schon mal ein neues Messer gehabt? So sharp, you didn't even know you cut yourself. Das war so scharf, dass ihr gar nicht bemerkt habt, dass ihr euch geschnitten habt. Paul said the word of God is sharper than any knife or sword that ever existed in human history. Paulus sagte, das Wort ist ein Schwert, das schärfer ist als irgendeine Klinge, die es je gab in der Geschichte. Take your arm right off, you wouldn't even know your arm was off. Das würde dir den Arm abschneiden und du würdest es gar nicht bemerken. What was that, a mosquito? War das ein Mosquito? Well, my arm's on the floor. Mein Arm. Yeah, this is the word of God. Ja, das war das and Wort it Gottes. Comes in. Und es kommt rein. And it reaches deep. Und es reicht tief hinein. And it says it searches to the motivation of the heart. Und es durchforscht die Herzensmotive. Wow. Okay, two sides of the sword. Also zwei Seiten des Schwertes. We'll continue next week with this also. Nächste Woche fahren wir fort. First side is grace. Die erste Seite Gnade. And the second side is truth. Die zweite Wahrheit. And if you look in Colossians, we won't even be able to get to it today. Wir werden heute nicht dazu hinkommen, aber in Kolosser. Chapter 4. Kolosser 4. It says in verse 6. In Kolosser 4 Vers 6 da steht doch. Let your speech always be with grace. Euer Wort sei alle Zeit in Gnade. As though seasoned with salt. Mit Salz gewürzt. So that you will know how you should respond to each person. Dass ihr wissen sollt, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Okay, now watch this. Passt auf. This is just the one side of the sword. Das ist die eine Seite des Schwertes. The grace side. Die Gnadenseite. Let your speech. Lass dein Wort. This is the word logos. Logos. Surprisingly, it's not the word rhema here. Hier wird nicht rhema verwendet. Rhema is implied here. Rhema ist angedeutet, also implizit. The English word speech. Das englische Wort Sprache. Because this person is going to talk to somebody. Weil das heißt, dass ja die Person jetzt mit jemandem sprechen But wird. But I think it gives it a much deeper meaning because the logos has not yet become a rhema. Weil hier die Bedeutung ist so tief, weil hier geht man von einem Logos aus, das noch nicht Rhema geworden ist. Maybe it's like this. Vielleicht ist es so. Let what you are going to say. Lass das, was du sagen möchtest. Be seasoned with grace. Mit Gnade gemischt sein. Get it? Seasoned with salt. Mit Salz gewürzt. Now all of us cook. Alle von uns kochen. And then we put seasonings. Dann würzen wir. And we love seasonings. Und wir lieben die Würze. And if something is seasoned right, you don't have to ask. Wenn etwas gut abgewürzt ist, braucht man gar nicht fragen. Do you put any salt on this? Hast du da Salz hineingetan? Sure. Ja. How come I can't taste it? Ich merk's gar nicht. Oh, it's there. Trust me. Vertraue mir. Just eat it. It's there. Ist es. But I don't taste it. Ich schmeck's nicht raus. Just, you don't trust me. Vertraust du mir nicht? I trust you, but I don't taste it. Ich vertraue dir, aber ich schmeck's nicht raus. Salt is supposed to be tasted. Salz sollte man doch herausfinden. But I put enough on there. Don't put any more. Ich habe schon genug getan. Du brauchst nichts hinzufügen. But I don't taste it. Ich spür's it nicht. Doesn't matter. I put enough. Ganz egal. Ich gab genug. What do you think? This is vitamin C or something? Glaubst du, das ist Vitamin C? It's salt. It's supposed to taste it. Salz sollte man eigentlich herausschmecken. And our life. Our conversation, unser Leben, unsere Gespräche, the things that we say, was wir sagen, the things that we're going to say, was wir sagen werden, the meal that we've prepared, die Mahlzeit, die wir vorbereitet haben, must be seasoned. Muss gewürzt sein. Always. Immer. Always, it immer, says. Immer. Always. Immer. With grace. Mit Gnade. That is the dominating taste. Das ist der dominierende Geschmack. You salt it. Du salzt es. You don't have to convince someone that you've salted it. Du musst nicht erst jemandem es beweisen, dass da Salz drin ist. Now I'm going to tell you something now, and this is salted with grace, so don't worry. Du, ich habe das mit Salz gewürzt, also mit Gnade gewürzt. I've wanted to tell you this for many years. Ich wollte dir das schon jahrelang sagen. I think that you're a bum. Ich glaube, dass du ein Nichts bist. This is salted with grace, so es ist aber mit it. Es ist mit Gnade gewürzt, also. How come I don't taste the grace? Aber ich schmecke die Gnade nicht heraus. It's there, don't worry. Die ist dabei. I put it in there. Ich habe sie reingetan. I don't taste it though. Ja, aber ich schmecke es nicht heraus. How come I feel so horrible? Warum fühle ich mich so miserabel? How come I feel so hopeless? So hoffnungslos. How come I feel like this is not going to work to the good? Wieso fühle ich mich so, als ob das sich nicht zum Guten hinwenden würde? How come what you just said to me, wie gibt es, dass das, was du mir gerade gesagt hast, doesn't seem to reflect the shield scheint nicht zu reflektieren den Schild of Romans 8:28. Von Römer 8:28. How come I don't feel, warum fühle ich or nicht, sense in my spirit, oder spüre im Geist, that you're telling me this, dass du mir das sagst, in light of God working all things to the good. Im Angesicht der Tatsache, dass Gott sehr wohl alle Dinge zum Guten hin wendet. You see? Siehst du? If you disconnect the shield with the sword, wenn man das Schild vom Schwert trennt, then you have a ministry of death. Dann hast du einen Dienst des Todes. 2. Korinther 3:16. Your words kill. Deine Worte die töten. And you are a minister of the letter, du bist ein Diener des Buchstabens, but not of the spirit. Aber nicht des Geistes. We can't have that. Das können wir nicht we haben. Have to have shield to shield. Wir müssen Schild an Schild we have haben. To be facing the same enemy. Wir müssen gemeinsam gegen den gleichen Feind stehen. We are not facing each other. Wir konfrontieren uns nicht gegenseitig. Es ist nicht mein Schild gegen das des Geralds. Bang, bang, du. You didn't get me. I'll get you next time. Ich habe dich nicht erwischt, aber warte beim nächsten Mal. Shield's too big. Schild ist zu groß. I'm not fighting Gerald. Nein, ich kämpfe nicht gegen den Gerald. I'm not fighting the church. Ich kämpfe nicht gegen die Gemeinde. We are fighting an unseen enemy. Wir kämpfen gegen einen unsichtbaren Feind. Epheser 6:12. We are not fighting flesh and blood. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. We are fighting invisible forces. Wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte. That want to destroy us. Die uns zerstören wollen. By telling us. Indem sie uns einreden wollen. Through all the situations of life. Durch alle Situationen des Lebens. That God is not worth following. Dass es Gottes nicht wert ist, ihm nachzufolgen. He can't be trusted. Dass man ihm nicht vertrauen kann. Don't you capir it already? Habt ihr das noch mehr nicht verstanden? Come on, be honest. How long are you coming to church? Sei ehrlich. Wie oft kommst du jetzt schon in die Gemeinde? Why does everybody think I'm not a nice guy? Warum glaubt man noch immer nicht, dass ich eigentlich ein toller Kerl bin? Satan says. Sagt Satan. I'm a nice guy. Bin doch ein toller Mensch. I'm just speaking the truth. Ich sag doch nur die Wahrheit. Outside of grace. Außerhalb von der Gnade. The truth is a lie. Außerhalb von der Gnade ist die Wahrheit eine Lüge. Write that one down. Schreibt es nieder. If you have a one-sided sword, wenn das Schwert einseitig ist, where you speak truth, wo du Wahrheit sprichst, but there's no grace, ohne Gnade, then you are speaking a lie. Dann sprichst du eine Lüge. What if I said this to somebody? Was ist, wenn ich jemandem das sage? Hey, you know, I'm working in the church. Ich arbeite in der Gemeinde. I'm almost finished. Bin fast schon fertig. Can you call that person and tell him that I don't need his help? Kannst du diese Person anrufen und ihr sagen, ich brauche seine Hilfe nicht? I don't need his help today. Ich brauche seine Hilfe heute nicht. Person gets on the phone and says, das erste, was er am Telefon sagt, Pastor Rob told me to call you, Pastor Rob hat mir gesagt, dich anzurufen, to tell you that he doesn't need your help. dir zu sagen, dass er deine Hilfe nicht braucht. Is that the truth? Ist das die Wahrheit? Did I say that? Sagt er das? Yeah, you said that. Ja, das hast du gesagt. No, you're a liar. Nein, du bist ein Lügner. I did not say that. Das sagte ich nicht. I did not say I don't need your help. Ich habe nicht so gesagt, ich brauche nicht deine Hilfe. I said I don't need your help. Ich sagte, ich brauche. You changed the truth into a lie. Du hast die Wahrheit in eine Lüge verwandelt. Through the attitude that you communicated it with. Durch die Einstellung, mit der du das weiterkommuniziert hast. By putting a certain stress on certain words. Indem du Worte verschieden betont hast. This is what people do with the Bible. Das machen Leute mit der Bibel. You know, the Bible says if you don't believe, you're going to hell. Die Bibel sagt, wenn du nicht glaubst, kommst du zur Hölle. Liar. You're such a liar. Du bist ein Lügner. The Bible never said that. Die Bibel sagte das nicht. The Bible never said if you don't believe, you're going to hell. Die Bibel sagt nie, wenn du nicht glaubst, dann gehst du zur Hölle. It does too. Es sagt. No, I'll show you. Komm, ich zeig das jetzt. No, it never said that. Nein, es hat nie das gesagt. The Bible says, for God so loved the world. Die Bibel sagte, weil Gott die Welt so liebte. That he sent his only begotten son. Dass er seinen einzig geborenen Sohn schickte. Dass wer auch immer glauben würde, nicht verloren gehe. Say, would perish. Verloren gehe. It's such a misrepresentation of the nature of God. Gottes Natur wird so falsch repräsentiert. One preacher said, when you talk about hell, ein Prediger sagte, wenn du über die Hölle sprichst, you better be weeping, dann ist besser, du weinst. Because God wept when he created it. Weil Gott weinte, als er sie schuf. He created it for the devil and his angels. Er schuf sie für den Teufel und dessen and Engel. We can speak truth, but we're lying. Wir können Wahrheit sprechen und trotzdem lügen. Because of the way we say it. Weil wegen der Art, wie wir es sagen. So this is the sword. Das ist das Schwert. And our point tonight to close. Und heute, was wir zusammenfassend sagen. You cannot separate your sword from your shield. Man kann das Schwert vom Schild nicht trennen. Your sword is an extension of your shield and your helmet. Das Schwert muss als Erweiterung vom Schild und des Helmes aufgefasst werden. All things work to the good. Alle Dinge wirken zum Guten. We will be victorious. Wir werden siegreich sein. You'll see, God will be faithful. Du siehst, du wirst schon sehen, Gott wird treu sein. And I'm fighting the devil, not people. Und du kämpfst gegen den Teufel, nicht gegen I'm Leute. Fighting lies. Du kämpfst gegen Lügen. You'll see, God will be faithful. Du wirst sehen, Gott wird treu sein. He always is. Er ist es immer wieder. And the lies of hell, die Lügen der Hölle, are slashed to bits. Werden in Stücke geschnitten. And we destroy the lies of the und wir zerstören die Lügen des Teufels. Like a machine. Wie eine Maschine. Amen. Amen. Let's pray. Beten wir. Father in heaven, thank you. Vater im Himmel, danke. Thank you for the Bible. Danke für die Bibel. Thank you that we can speak the truth in love. Danke, dass wir die Wahrheit in Liebe sprechen können. And that this Bible was spoken in love. Und dass diese Bibel in Liebe ausgesprochen and wurde. Lord, we know that when you were on earth, und Herr, wir wissen, wie du auf der Erde warst, when you spoke the word, als du das Wort gesprochen hast, Luke 4:22. Lukas 4:22. You spoke them in gracious words. Du hast gnadenvolle Worte hast du gesprochen. And we want to have a two-edged sword. Und wir wollen ein zweischneidiges Schwert. Of grace and truth. Von Gnade und Wahrheit. Pray that you bless these thoughts to our hearts. Wir beten, dass du diese Worte zu unseren in Herzen Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.